Nach der Veranstaltung habe ich mich mit ihm unterhalten und habe gesagt, weißt du, wenn ich dich jetzt heilen könnte, ich habe ihn geduzt, will ich es jetzt machen. Dann sagte Andreas, mach dir keine Gedanken. Ich habe im letzten Gottesdienst Jesus kennengelernt. Ich habe meinen Frieden. 3 Tage später ist er gegangen. Du hast gesagt, wir haben Glauben oder sind in einer Atmosphäre des Glaubens, der Heilung in einer Veranstaltung und Gott heilt trotzdem nicht. Wie gehen wir damit um? Also ich erlebe, dass eigentlich immer Menschen geheilt werden, aber es werden nicht alle geheilt. Ja? Und mal werden auch mehr Leute geheilt und mal weniger. Ja? Wie gehe ich damit um? Ich biete 3 Möglichkeiten an, wie wir umgehen mit der Situation, wenn Gott nicht heilt. Erste Möglichkeit ist, wir sagen, Gott hat einen schlechten Tag. Mhm. Nein, also ich würde es nicht sagen. Ich traue mich das nicht. Ich habe einen Respekt vor unserem Herrn und Chef. Ja? Zweitens, ich würde sagen, wenn du krank bist, pass mal auf, dein Glaube hat gefehlt. Was passiert? In dem Moment, wo ich das sage, hast du ja nicht nur ein physisches Problem, sondern ich erzeuge noch ein Problem, weil da ein Schuldgefühl erzeugt wird. Du hast nicht genügend Glauben. Ja. Und ich mache auch Glauben zu einer Leistungsfrömmigkeit sozusagen. Es setzt dich unter Druck und im schlimmsten Fall, wenn du nicht geheilt wirst, ja, Gott kann mich nicht heilen, weil ich keinen Glauben habe, ich bin nicht gut für Gott. Völlig falscher Ansatz, ja. Also erste Möglichkeit, Gott, zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, gib mir die Schuld. Ich habe nicht heilig genug gelebt, ich war nicht hingegeben genug, ich habe nicht genug gebetet und so weiter. Schuldgefühle. So, und du als Beter. Ich als Beter. Ja. Und ich glaube, man kann keinen Heilungsdienst auf Schuldgefühlen aufbauen, sondern man kann ihn aufbauen auf Ehrlichkeit. Und weißt du, was meine ehrliche Antwort ist? Wenn jemand nicht geheilt wird, ich habe nicht alle Antworten. Ich entdecke im Wort Gottes, in der Summe seines Wortes, dass Gott heilen möchte. Und deswegen erlebe ich es auch. Aber ich erlebe, dass nicht jeder geheilt wird. Und ich habe nicht alle Antworten. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, die dazu führen können. Entweder sagt Gott, ich hole die Person vorzeitig zu mir. Oder ich heile sie zu einem späteren Zeitpunkt. Ja? Ich will mal ein Beispiel geben. Als meine Tochter klein war und wir waren in Urlaub in Ägypten, wurde sie schwer krank. Ich habe für sie gebetet, nichts ist passiert. Ich habe einen Arzt geholt. Der Arzt kam, verabreicht Medikamente, hat nicht sehr geholfen. Ich erwähne beim Arzt, übrigens, ich bin auch im Heilungsgeschäft. Er sagt, ägyptischer Arzt, er sagt, was machen Sie? Ich sage, na, ich lege die Hände auf, ich bete für die Kranken. Sagte, das ist ja ganz interessant. Können Sie am Mittwoch in meine Praxis kommen? Ich würde gerne, dass Sie an mir arbeiten, an meinem Körper arbeiten. So sagte er das. So, wow. Ich komme hin zu ihm. Er sagt, ich habe 2 Operationen in der Wirbelsäule gehabt. Mein Leben ist ein Schmerz. Können Sie für mich beten? Ich lege ihm die Hand auf, ich bete auf Englisch. Come Holy Spirit, touch his backbone. Heiliger Geist, berühre seine Wirbelsäule. Er sagt, oh, what's that? That's the Holy Spirit. Er ist seit dem Tag komplett geheilt. Meine Tochter war immer noch krank. Und dann sind wir in die Klinik gegangen. Und dann stecken sie ihr einen Spatel voll mit Keimen, der in 100 anderen Mündern war, auch noch rein. Und ich habe gedacht, meine Tochter stirbt. Ist nach Deutschland gekommen und sie ist langsam genesen. Dieser Arzt ist zum Glauben gekommen. Dieser Arzt ist geheilt worden. Und dann kriege ich ein paar Wochen später von einer deutschen Frau, verheiratet mit einem Ägypter, einen Brief. Und die sagt, ich habe gehört von diesem Doktor, dass sie ihm geholfen haben. Und sie sind ein Landsmann, ich bin eine Deutsche. Könnten Sie nach Hurghada kommen, um für mich zu beten? Ich kann ja nicht andauernd Hurghada in Urlaub fliegen, um das zu machen. Ne? Also habe ich über ein Tuch gebetet. Ich habe ein Tuch genommen, einen theologischen Beipackzettel dazu geschrieben, weil wir lesen ja in der Bibel, dass die Tücher des Paulus auf die Kranken gelegt worden sind. Sozusagen das Tuch als Kontaktpunkt für den Glauben. Habe das eingepackt und abgeschickt. Und sie war vorher bei 5 Ärzten und auch noch bei diesem Arzt, der ihr nicht helfen konnte. Und sie hat ein Problem an der Hüfte. Und sie legt das Tuch auf und betet, wie ich es gesagt habe. Hat ja mit Glauben sonst nichts am Hut. Ja. Und Gott heilt sie. Boom. Eine Überraschung. Wow. Ja. So. Und dann ist Folgendes passiert, nur mal um das zu Ende zu erzählen. Dann sagt sie, nach einem Jahr hatte sie wieder Schmerzen, und zwar an der Schulter. Und sie sagt zu ihrem Mann, der übrigens nicht im christlichen Glauben zugetan ist, ja, sagt sie, wo ist denn das Tuch von diesem Deutschen, was er mir zugeschickt hat? Sagt, das ist doch schon längst gewaschen worden, da ist keine Power mehr drin. Ja. Aber die Frau hatte Glauben, verstehst du? Sie nahm das Tuch, sie legte es drauf und Gott hat sie spontan wieder geheilt. Verstehst du? Es gibt so ein Spektrum in dem Ganzen drin. Und Gott hat meine Tochter offensichtlich nicht geheilt, aber ich bin in Kontakt gekommen. Und durch diesen Kontakt sind andere Menschen geheilt worden und wiederum zum Glauben gekommen. Ja? Warum das so gelaufen ist, aufs Erste konnte ich es nicht verstehen. Ja. Dann gibt es die Menschen, die sterben. Und ich erinnere mich noch gut an einen Mann, der zum Glauben, seine Frau wurde geheilt im Heilungsgottesdienst und er ist zum Glauben gekommen und dann kam er wieder und er hatte so Kehlkopfkrebs und er lag mir sehr am Herzen und nach der Veranstaltung habe ich mich mit ihm unterhalten und habe gesagt, weißt du, wenn ich dich jetzt heilen könnte, ich habe ihn geduzt, will ich es jetzt machen? Und dann sagte Andreas, mach dir keine Gedanken. Ich habe im letzten Gottesdienst Jesus kennengelernt. Ich habe meinen Frieden. 3 Tage später ist er gegangen. Ist er gestorben. Und der Heilungsdienst ist ja mehr wie nur, du bist körperlich geheilt, weil es geht ja auch um, es geht auch um die Ewigkeit. Ja? Die komplette Heilung haben wir ja dann am Ende auch in der nächsten Dimension. Und dieser Mann hat diese Heilung empfangen. Ja, also er hat Jesus empfangen und ich konnte ihm durch den Heilungsdienst den Weg zu Gott zeigen in die Ewigkeit. Weil der Tod, lass uns mal kurz über den Tod reden, gehört ja das auch. Das wäre eine Frage gewesen. Der Tod gehört ja auch dazu. Paulus sagt, Sterben ist mein Gewinn und er war nicht suizidal. Verstehst du? Das war nicht das Ding. Juhu, ja. Ich will auschecken. Aber manchmal wollen wir ja auch. Manchmal ist das Leben wirklich hart. Aber wir müssen uns doch auch bewusst sein, wir wurden geboren, wir sind von der Ewigkeit her geschaffen, ewig, angelegt, ein Geist. Und wir kriegen einen Körper aus Fleisch und Blut mit einem Verfallsdatum auf die Reise. Und wir müssen uns auch bewusst machen, diese Zeit ist begrenzt. Dann kaufen wir unser Leben auch ein bisschen mehr aus. Und irgendwann kommt auch der Zeit, wo ich gehen muss. Oder gehen darf. Wo ich gehen darf, wo es auch eine Erlösung sein kann. Aber wo Gott, ich kann Gott nicht manipulieren, ich kann Gott nicht kontrollieren, wo Gott souverän auch entscheiden kann, auch wenn wir die ganzen Eckdaten nicht verstehen, jetzt ist die Zeit gekommen und ich darf die Person loslassen, ja, oder ich darf selber gehen. Und ganz ehrlich, hier auszuchecken und in der nächsten Dimension drin zu sein, sich mit der Endlichkeit zu befassen und mit der Ewigkeit und der Herrlichkeit und dem, was uns erwartet, das ist ja wirklich noch mal viel größer wie die Heilung. Ich will jetzt hier nicht etwas schönreden. Wir sind hier unterwegs, um praktisch zu helfen, von A nach B, wenn die Leute unterwegs sind, dass sie geheilt werden. Ja, das ist meine Leidenschaft. Ja, genial. Aber was sagst du zu Menschen, die ja trotzdem vielleicht am Sterbebett noch beten für Heilung? Ja. Was könntest du dort für einen Ratschlag mitgeben? Also ich denke, wenn jemand am Sterben ist, muss man sehr sensibel sein und gucken, wo steht die Person. Also ich bin da sehr vorsichtig. Ich gucke einfach, ist die Person, ich stelle einfach Gott auch eine Frage. Willst du die Person zu dir heimholen oder nicht? Ich muss gucken, ist die Person so weit, dass man mit ihr über diese Dinge reden kann. Ja? Solange es noch verdrängt wird, brauchen wir gar nicht anzufangen. Ja? Ich muss auch sehen, ist da ein Glaube da? Ja? Also es ist auch nochmal ein Punkt. Aber wenn ich das Grundgefühl habe, dass diese Person gehen wird und die Person das auch verstanden hat, dann kann ich mit ihr reden und ihr helfen, die inneren spirituellen, geistlichen Ressourcen zu aktivieren, ihren Glauben, um einfach, ich sag's jetzt mal salopp, gut auschecken zu können und in die nächste Dimension gehen zu können mit einem Frieden und einer Harmonie mit Gott im Herzen und nichts, was sie blockiert. Geht nicht immer darum, geheilt zu werden. Nicht immer. Manchmal auch darum, den Menschen zu helfen, zu gehen, gut auszuchecken, ja, wie du gesagt hast. Ja. Was sagst du zu dem ganzen Thema Medizin und Heilung? Oh, ist ein wunderbares Thema. Ich habe ja viele Ausbildungen gemacht, ja. aber meine erste Ausbildung war ja die eines Krankenpflegers. So, ich bin sehr dankbar für die Medizin. Ich bin sehr dankbar für die naturwissenschaftlichen Errungenschaften. Und viele kommen auch aus diesem Dimension des Christentums, diesem wir wollen helfen. Ich denke, dass es ein Problem gibt, dass du auf der einen Seite immer so Extreme hast. Du hast auf der einen Seite die naturwissenschaftliche Seite und auf der anderen Seite die Glaubensleute. Ne? Und das Extrem von den Glaubensleuten ist zum Beispiel zu sagen, hey, schmeiß die Pillen in den Mülleimer, schmeiß die Krücken weg, bekenn, du bist geheilt und so weiter. Und der Arztbesuch ist ein Zeichen des Unglaubens. Ja, sagen wir, das ist das eine Extrem. Ja, und auf der anderen Seite hast du das andere Extrem. Nur Pillen, Säfte, Skalpelle, Onkologie, Psychiatrie, Neurologie, Dermatologie und so weiter. Nur das ist es, was zählt. Und alles andere ist Humbug. Und so hast du eine Mauer, die aufgebaut wurde zwischen den Heilungsbetern und den Leuten, die so naturwissenschaftlich unterwegs sind. Und weil die naturwissenschaftliche Seite so stark gewachsen ist, ist auch der paramedizinische Boom so stark gewachsen, auch in Europa. Ja? Ja. Und die Esoterik und viele, viele andere Angebote. Ich glaube, dass diese Mauer reduziert werden muss und dass wir denken müssen, nicht in einer Entweder-Oder-Kategorie, sondern in einer Sowohl-als-auch-Kategorie. Wow. Weil Jesus bringt ein ergänzendes Gesundheitssystem. Da ist eine Frau, die am Blutfluss gelitten hat, viele Jahre. Und sie hat ihr ganzes Geld den Ärzten gegeben und es ist nichts passiert. Und dann heilt Jesus diese Frau. Er sagt, dein Glaube hat dir übrigens geholfen. Ja? Und er heilt diese Frau und somit bringt er ein ergänzendes Gesundheitssystem. So war Jesus, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, war Jesus gegen Medizin? Ich würde mal sagen, er hat einen Dr. Lukas gehabt in seinem Team, ja, in seinem engeren Team. Und das war ein Mediziner der damaligen Zeit. Jesus bringt ein Beispiel bei dem barmherzigen Samariter von dem medizinischen Verständnis der damaligen Zeit. Er wird nämlich mit Öl und Wein therapiert. Jesus würde nicht so ein Beispiel konstruieren, wenn er gegen Medizin wäre. Außerdem sagt er, der Kranke braucht den Arzt und nicht der Gesunde. Und so weiter. Und wir sehen im Jesaja eine Bibelstelle, wo unter der Anordnung des Propheten, Feigen auf die Wunde gelegt wurden. Es war quasi eine Kombination zwischen Gebet und medizinischer Anwendung. Und für mich ist es genau der Weg. Also es schließt sich nicht aus. Wenn ich Schmerzen habe, habe ich auch kein Problem, ein Medikament zu nehmen. Ja? Und wir beten auch, dass der Arzt, dass wir an den richtigen Arzt geraten, zum Beispiel. Und ich sag mal so, ich habe eine Frau erlebt, die kam auf mich zu. Sie hatte Krebs im Endstadium und hat gesagt, Herr Herrmann, Gott hat mir gesagt, Sie werden mich heilen. Man kann es ja glauben, ich liebe sowas. Ne? Ich liebe sowas überhaupt nicht. Ja? Sie setzt mich ja unter Druck, ich werde sie heilen, ich kann sie nicht heilen. Also, und dann habe ich mit ihr geredet. Da sagt sie, gucken Sie mal hier. Und da war alles offen, Krebs zerfressen. Da sagt sie, stell ihr eine Frage und stell fest, dass sie Angst vor Ärzten hatte und sie hat ein Zeitfenster verpasst für medizinische Therapie, die wichtig gewesen wäre. Aus Angst vor Ärzten. Und jetzt soll ich auf einmal übernatürlich sie heilen, was sowieso nur Gott machen kann. Ja? Und das war das ist genau das Desaster, von dem wir hier reden. Hätte sie den Arzt besucht, hätte er seinen Teil wahrgenommen? Genau. Und wir hätten dann noch, hätte seinen? Ja, und wir hätten das kombinieren können. Ja. Und natürlich werden auch Menschen von Krebs geheilt. Wir haben alles erlebt, ja. Wir haben wirklich große Wunder erlebt, kleine Wunder erlebt, so viele gute Dinge. Gott hat so vielen Menschen das Leben wieder geschenkt und lebenswert gemacht. Und dafür kann man nur dankbar sein.